Yes, es ist alles viel schneller gegangen als gedacht. Nicht nur steht das Ende vom wohl mühsamsten Jahr ever vor der Tür. Nope, auch die vorerst letzte Folge von Ampere ist früher rumgekommen als erwartet. Wir haben es bereits in den letzten beiden Episoden anprophezeit, doch jetzt ist es an der Zeit, den Tatsachen endgültig ins Auge zu schauen. Deinen wöchentlichen Stromstoß wird es nächstes Jahr aus Spargründen nicht mehr geben. Nach 62 Folgen musikalischer Kompromisslosigkeit übernimmt der Stromausfall. Bevor es aber zurück in die Dunkelheit geht, drehen wir mit der allerletzten Folge nochmal alle Regler aufs Elfi und geben sogar noch weniger Fs, wie sonst. Wo wir im unbeschwerten April 19 die Show lanciert haben, haben wir unseren Leistungsauftrag ganz genau definiert, nämlich ausschließlich die besten Vibes zu liefern, die sich jenseits vom Tellerrand bewegen, immer fresh und so farbenfroh wie möglich, für den Rave, für das Sofa, für deine ganz persönliche Dosis Dopamin. Neben dem, dass ein monströser Amount an Killer-Tunes von hier und dort bei uns gelaufen ist, sind wir regelmässig aus dem Kellerabteil rausgesteppt und haben Millionen an Extrameilen für Specials und Videodokus eingelegt, nur damit auch mal eine andere Seite von der Heimat gezeigt wird, nämlich die von jungen Menschen, die mehr wollen als das, was offen auf der Hand liegt. Das Zeug geht definitiv näher als gedacht und bevor wir im Selbstmitleid ertrinken, schauen wir besser nach vorne und lassen in dieser Folge allerletztes Mal den ganzen Bullshit los, der sich in diesen Jahren angestaut hat. Die letzte Folge von Ampere ist 2 Stunden lang und featuret ausschließlich das Beste, was wir in diesen 2 Jahren gespielt haben. Vorfreude wäre untertrieben. Weil ich so ein netter Dude bin, gibt es bis Ende Jahr noch all die Tunes zum Selbersammeln in unserer Playlist auf Spotify. Nachher ist dort Ende Gelände und falls du im 21 mal einen nostalgischen Moment hast oder dich ein bisschen allein fühlst, gibt es natürlich noch immer alle Shows auf srf.ch für die nötige Horizonterweiterung. Ich öffne mal mein Kaltgetränk und labere jetzt konsequent über Tunes, wie ich das schon immer hier bei Ampere gemacht habe. Vorhang auf für die vorerst letzte Folge von Ampere mit mir und Benny hier auf SRF Virus. Genüsslicher hätte man die Best-of-Extravaganza gar nicht anfangen können. Einer meiner All-Time-Favorites hat gerade den Startschuss gegeben für die nächsten 2 Stunden, nämlich den Track Jubilee von Bash, besser bekannt als Julio Bashmore, der mit ofenfrischen Breaks und Vibes for Days einen Steilpass in den Tagtraum vorlegt. Wir steppen straight weiter in einen anderen Banger extraordinär. Coming In ist Heroes von Nocturnal Sunshine, einer Dame, die eigentlich unter einem anderen Namen bekannt ist, nämlich als Maya Jane Coles. We'll be right back. Yes, ich sag's sicher noch gefühlt die tausendmal, aber die Folge ist wahrlich ein Trip down Memory Lane. Next up ist nämlich ein Tune, wo mir der Michi Zaug vom Plattenladen Plattform gelinkt hat. Und zwar ist es «Wanna Hold You» vom Engländer Soundboy Killer. Wenn du wissen willst, wie ein Plattenladen im Streaming-Zeitalter überleben kann, gehst du am besten nach dieser Folge auf YouTube und gönnst das Gesicht zu meiner Stimme im Kleibasel. Schaut's gerne raus ans Plattform-Team. Unterstützt lokale Shit und Zeug, die man anlängen kann, weil kein Date interessiert nämlich deine Spotify-Playlist, wenn es mal hart auf hart kommt. Ein Teil vom Herz der Ampere-Redaktion ist schon immer im Vereinigten Königreich hängen geblieben. Umso weniger erstaunt es mich, dass gerade die ersten 7 Tunes in einem Best-of von Künstler und Künstlerinnen von der grossen Insel kommen. Wir bleiben direkt bei einem der grössten, nämlich bei Forthead mit Baby. Yeah. Auch wenn Ampere gerne mal als Nerd-Content abgestempelt worden ist, sind wir uns nie schade gewesen, auch mal eine ordentliche Portion Cheese in den Ofen zu legen. Coming In ist Fade Away von Icarus. Yep, you guessed it, auch wieder aus England. Ein wahrer Transzendenzmoment für Festivals und das Highlaufen zugleich. Ein Major-Label Guilty Pleasure, wo ich definitiv noch immer dazu stehen kann. Nicht vergessen, immer genug Wasser trinken. Inflationär kann ich das Wort «Favorite» gar nicht brauchen wie in dieser Abschlusssession, aber jupp, es ist halt so, es sind wirklich «Favorites», die wir durch die letzten beiden Jahre begleitet haben, egal ob Ampere oder nicht. Die Producerin Logic 1000 ist nicht mehr so geheimtippig, wie wenn wir sie das erste Mal gespielt haben, macht aber nichts, denn ihre Remix von «Woman» im Original von Lapsley ist nämlich noch immer so verdammt Zucker wie der Abschiedskuss, den du nie vergessen wirst. Wir bleiben mit dem nächsten Tune ganz nah beim Heulkrampf. Coming In ist Bittersweetness in Tuneform, nämlich London Break von Ketama. Das Leben kann einem sehr schnell mal aus den Fingern gleiten. Sag also deinen Liebsten so oft wie möglich, dass du sie gern hast. Bass-Tradition Ahoi, das mal aber aus Deutschland. Hokori von Sumo knüpft an breakigem Fundament und wärmsten Vibes notlos an die letzten Tunes an. Bevor wir also bald zur Abfahrt ansetzen, bleiben wir noch ein bisschen wenig auf dem Sofa hängen. That

And I'm nothing like a favorite rapper, see. They just wanna talk crud. You keep mistaking lust for love. I keep mistaking lust for love. Keep mistaking love and lust. Generation lacking in trust. Two sides like Gemini, but I swear I'm on the cusp. And these men don't love to lie. Like, have you ever made her bust? Doing up dirt, brushing the dust. Tear my verse, man, I get cussed. Gone twos in the basement. Double tap, my bars be flagrant. Got edibles, babe, wanna taste them. That's a statement. Burning nag shampoo in the back like it's product placement. Doing face masks, meditation. EM98 to the nation, yeah. Doing up life to the full, but I ain't doing up time wasting. Spent bare time trying to change him. He not add to the equation. And I know that we all imperfect, but baby girl, he just ain't worth it. So I told myself, be on the surface, love lurking. Mistaken love and lust, generation lacking in trust. Mistaken love and lust, generation lacking in trust. Mistaken love and lust, generation lacking in trust. Mistaken love and lust, generation lacking in trust. Well, the time goes a mystery. Now I know my ex miss me. Like suddenly I'm so tipsy. All that rum just caught up. And I'm nothing like a favorite rapper, see. They just wanna talk crud. You keep mistaking lust for love. I keep mistaking lust for love. Die Wolkendecke schließt sich, es bahnt sich ein unheimliches Gewitter an. Wir täuschen Kuscheldecke gegen Ankerbier und werfen alle Prinzipien über Bord. Coming in ist B4RMB von Impi. Geisterbahnflex inklusive Knieproblem incoming. Prognose für die nächsten Minuten: basslastig. Und North Face Jacke. Ein absoluter Big Boy Tune ist incoming. Und zwar ist es der Floating Points Remix von Back to Basics im Original vom Heady One zusammen mit dem Skepta. Kein Plan, warum der Tune funktioniert, aber er bounced wie Sau. Ich zog gerade Heavy mit. Zeit für Version 2 von meiner Erfrischung. Cheers miteinander. Bring out the dots, get back to basics. If I get stopped, it's back to basic. Bad B lost on my waps and laces. Ting said, good no, she can't be basic. Feds ask questions, I get evasive. That's no comment up in the station. Gang can't sleep on a violation. Swear I'ma spend all my savings. Switch off my iPhone, back to basics. No, we ain't watching faces. Violate us, man, are catching cases. I was on the high road, armed and dangerous. Stepping in some runaway trainers. No introduction needed. Painting already know what my name is. And this year's only money I'm chasing. Don't make me spend all my savings, do it for the cause. Go play the field, gang, fluent with the ball. Life is tough and new with the law. 7 jobs, no, you ain't been on tour. You ain't never been on license, festo, trying to put a bullet through your door. Yo, go there, do it with a ramble, do it with a force. To the scrub, I can do it in a wave, or do it with a stove. I just stamp to the stand and shine, and I ain't even do it with my toes. I can brought this scrub into pebbles, or do it in a load. The thing I do, do the gang them doing on the road. Didn't they know it's the usual? Now me escaping the studio. Wrist on none for the cuffs, so I just bust on my Cuban. Lord knows life is confusing. Now I'm just chuffed, no trim, they don't care if my head back rough. Same way all of them galley on us. Bring out the dots, get back to basics. If I get stopped, it's back to basic. Bad B lost on my waps and laces. Ting said, good no, she can't be basic. Fez ask questions, I get evasive. That's no comment up in the station. Gang can't sleep on the violation. Swear I'ma spend all my savings. Switch off my iPhone, back to basics. No, we ain't watching faces. Violate us, man, are catching cases. I was on the high road, armed and dangerous. Stepping in some runaway trainers. No introduction needed. Painting already know what my name is, and this year's only money I'm chasing. True stories, I ain't got a lie in my raps. I was beside the fence with a 9 on my lap. Gotta look straight forward, try to relax. If I get pulled this time, it's a wrap. And I still get flashbacks to the cold nights in the trap. A man slept on the floor, no eater. Tottenham boy, I put the tea in Tanita. On a first name basis with a shopkeeper, and he already knows what I came for. Cling film and a Ribena. Big smoke on the feature, come a long way from drawers in the pouch. 13 scores in my mouth on the same line, trying to get all of it out. All of it. Fast forward, now I turn star boy, man, I don't stand on corners. Nah. Two left feet when your diamonds dancing, why your shine looks so awkward? It's one on the chorus, with a bit of Skepta, that's what the gal them ordered. And you better lock up your wife and daughters, cause all my guys are ballers. Bring out the dots, get back to basics. If I get stopped, it's back to basic. Bad B, lost on my waps and laces. Ting said, good no, she can't be basic. Best ask questions, I get evasive. That's no comment up in the station. Gang can't sleep on the violation. Swear I'ma spend all my savings. Switch off my iPhone, back to basic. No, we ain't watching faces. Violate us, man, are catching cases. I was on the high road, armed and dangerous. Stepping in some runaway trainers. No introduction needed. Painting already know what my name is. And this year's only money I'm chasing. Thermometer schwappt mittlerweile ganz klar ins Fire-Territorium. Vorher ist gerade Pinch mit Accelerated Culture gelaufen. Der Dude hat im 20 nach Jahren der Abwesenheit ein neues Album gedroppt und natürlich haben wir das Ding auch bei Amperz tot gehypt. 100% Alien Terrorist Base Workouts für die hässigeren Momente im Leben. Mit den nächsten zwei Tracks ist es definitiv Zeit, dieser verdammten Feuerwehr anzuläuten. Von 4 Viertel auf 150 BPM switchen wir zur Zukunftsmusik aus dem Hip-Hop-Graubereich und grimmigem Kerker-Dubstep. Zuerst kommt Bolo von Lordl, a.k.a. Halogenics, und gerade auf Abend Alarma von Shades, a.k.a. Alex Perez und E-Prom. Hoodies tief, Rauch in der Luft, beste Zeit. Das ist eigentlich nach einem ziemlich guten Format beschrieben. Gute Musik für hässige Menschen. Ampere auf SRF Virus. No boy can't go round the corner, you know. Bullets and armor, you know. One bag of drama, you know. Beer saga, you know. Any boy violate that beer con. Anybody this killer for real up on the corner. No semi gun them no maga. Kick down your mama and father. More gun them pan the Gaza. Killer for real the realest godfather. Boy never know my corner. Any one of them waffy this killer man, them rise up the whole rusty llama. Rise up the whole rusty magnum. Any boy this with them, I'm attacking them. Coulda been stuck, where coulda be dagging them. Get one in the face, ten in the back again. Come a boy dead out and run, no say you can't come back again. Cause you still get to you on the block again. Blam the rough, rise up the block again. Plus, you don't wanna get shot by the shot of them. Corner, corner. Don't test my corner, don't test my corner. Bullets, guns, armor. One bag of fuckery and drama. Karma, corner, corner. Don't test my corner, don't test my corner. Bullets, guns, armor. One bag of fuckery and drama. Corner. Me have to defend my corner, you know, dog. Me have to be a little juvenile when me have to look after around here, sir. Rise every gun pan the corner and con them. It's like them mama never want them. From Uno look down in the Nazla me gun. There's no way Uno run from. Your mama she'll tell you no stop run. Never see the Nazla the handgun. Boy violate till your life done. Mama she'll bad for the one son. All you papa him fear when he find out. Tell some little man mine out. How when my gun them a ride out. Who they know me we a go find out. Some little man fi know them corner. Me have more guns than armor. We a bullet and run bag a drama. Yes, wirklich einer von meinen absoluten favorite tunes. Sie auf Züge. Einfach ein Killer-Tune. Super Vibes, sofort Fingerpistole. Corner, corner. Don't test my corner, don't test my corner. Bullets, guns, armor. One bag of fuckery and drama. Karma, corner, corner. Don't test my corner, don't test my corner. Bullets, guns, armor. One bag of fuckery and drama. Karma. Some boy fi know about karma, you know. No test bad man karma, you see me? Check. No me me a fi top gun shot in a head like grand banana tambourine. Man a my fi know what me mean. Killer man a far from dirty man's clean. Me a the real blue still inna the scene. And a boy can't diss me when me a green. Whoa, can't say killer man's mean. No, any boy never see me. Can't diss killer pan TV. Not only a killer kick killer killer, that's how it's gonna be. No for them who are they a real wanna be. None of them woulda never be a OG like me. I've been doing this way before I was free. Well on them, pay me a fee. Not for them boy want fi wait and see. You will never be like me. Greatest, I am the greatest G. Dead people, bullet in a head people. That's what I said people, that's how me left people. Corner, corner. Don't test my corner, don't test my corner. Bullets, guns, armor, one bag of fuckery and drama. Corner. Bevor wir im Overdrive an der Wand fahren, ziehen wir kurzerhand schnell die Notbremse. Der Comedown kommt in Form von einem «Wer hat's gedacht?». Absoluter Favorite von mir, wo ich Hip-Hop-Afficionados wirklich noch ans Herz lege, nämlich «All Bass, All Bass» vom Frank Ocean Producer Regin. Killer-Tune-Fall. Ich komme einfach nicht genug von dem. Ich höre das schon seit Jahren, eigentlich genau seit eineinhalb Jahren. So lange ist er jetzt nämlich draussen. Hey, ich höre lieber was Gutes aus dem 19 als Basic Shit aus dem 20. Word, man. Sag mir selber Word. Während der Lebzeit von Ampere ein gutes Comeback angezettelt, nämlich der Maestro himself Jamie XX von The DXX. Auf I Don't Know gibt es ein eklektisch und verträumt zugleich. Geht ihr dann in Prösi, besser wird es nämlich erst nächstes Jahr. Thank you. Stromstoß bei SRF Virus. Ampere Family weiss Bescheid, Drum and Bass will never ever die. Darum gibt es jetzt 3,5 Minuten erstklassige Rollage für die Smokey Gang. Coming in ist der Skeptical Remix von Follow Me im Original von Steve Spacek. Die zerbrechlichen Vocals bohren sich hier gerade straight in Mainframe. Yes, Steve, ich follow dir. Schaut an das ganze Hacker-Collective durch, alle Boys und Girls, die den Mainframe breachen. Security Protocol ist aktiviert. Zu viel Cyberpunk im Game. Schon mal gesagt, Drum and Bass will never ever die. Das mal aber genüsslich zurückgelehnt und vollgeladen mit der Unbeschwertheit von den 90er, nämlich mit Shine Like You vom Holländer Coco Bryce. Grosses Retro-Kino für ein grosses Big Up an den Jungle. Disclaimer an alle, die das im Radio hören. Die Show geht 2 Stunden. Es ist noch pending, ob das im Radio wirklich 2 Stunden lang läuft. Falls es 1 Stunde lang läuft, verpasst ihr halt irgendwie die Hälfte von der Goodness. Aber dann ist das vermutlich der zweitletzte Tune ever bei Ampere. Wäre ein bisschen unwürdig. Aber hey, wenn es wirklich so der Fall ist, geht auf srf.ch, gönnt euch den Rest vom Podcast. Es ist wirklich grandiose Musik und ich weiss, Selbstlob stinkt wirklich härtestens. Tunes sind ja aber bekanntlich nicht von mir, sondern es sind einfach Banger-Tunes und ich glaube, das machen wenige Leute. Mir im Moment gerade streitig. Zum etwa 100. Mal sage ich, dass ich jetzt ein Favorite reinsteppt, aber hey, es ist schlichtweg geworden. Und da wir anyway gerade knöcheltief in der englischen Rave-Ursuppe drin hocken, gibt es noch eine Spur moderne Junglisms für strube Zeiten. Are You Fine von Lawrence Guy ist Wegdriftmaterial erster Güte und funktioniert erstklassig für den Spaziergang von daheim zum Impfzentrum. Ein bisschen am Downen, aber auch mit viel Optimismus fürs 21. Vom einen Dschungel in den nächsten. Der britische Elektroniker Don Forest Swords hat es im 2018, ihr zwei Jahre her, auf eine DJ-Kicks-Compilation geschafft. Darauf ist der Track Crow, der Dancefloor-Mystizismus in Full Effect bietet. Das Ding hat auch vor gefühlten 1200 Jahren rausgekommen, dort, wo noch Feen und Baumgeister den Ton angegeben haben. Trance-artig nach vorne. Die letzten 2-3 Jahre sind definitiv auch die Zeit vom grossen Trance-Revival gewesen. Chill-Out-Floors von den 90ern sind wieder gross en vogue und der Dust E1 ist so ein das Posterchild von dem ganzen Movement. Mit See-Through hat er einen Blueprint für die Szene geschaffen, wo die Oldschool-Vibes fürs 2022 updaten. Back to the future sozusagen. immer gegen den Strom. Yes, yes, yes. Immer an mit dieser kosmischen Goodness. Wir switchen vom einen Trip in die Milchstoss zum nächsten. Coming in ist Downlink von Patricia, die dieses Jahr über Ghostly International rausgekommen ist und uns die ein oder andere Stubenparty definitiv vergoldet hat. Darum darf das Ding auch im Jahresabschluss definitiv nicht fehlen. Sind schön und gut, was aber jetzt bald passiert ist, an Grandiosität kaum zu überbieten. Next up ist etwa der ultimative Ampere-Tune, eine gute Portion Starkstrom, wo die Gratwanderung zwischen exzessivem Booty-Shake und Gefühlsausbruch ein für alle Mal in trockene Tücher bringt. Twist and Turn von Hugo Messian ist ganz hoch auf der Liste von unseren Most Played Tracks aus dem 2019 und zur Beerdigungsepisode gönnen wir uns das Brett gerade noch einmal. Wieder schlechter geworden ist es nämlich nicht. We'll be right back. 2020 war eine grosse Toilette, keine Frage, aber ein paar gute Sachen hat es dann doch noch gegeben. Unter anderem ganz fresh Stuff aus Wien vom Elektronikaszene John Gravy, wo mir mit seinem Track X to Love noch immer Goosebumps an alle noch so schwer erreichbaren Körperstellen schickt. Super Zeug zum Nachtouren von einer alten Beziehung oder im wegfahrenden Tramli. Steuern das Raumschiff straight Richtung Paradies. Next up ist der Track To Paradise vom internationalen Shootingstar Palmstrax, was aufgrund der aktuellen Lage nicht gerade auf viele Sommerfestivals geschafft hat. Das ist aber egal, denn der Tagtraum vom Sylvester Stallone und den weißen Lamborghinis funktioniert auch super allein im Wohnzimmer. We'll be right back. abpflückt. Eurodance und Ampere, yep, it's a thing. Coco Jumbo, What is Love und andere Gassenhauer lassen wir aber links liegen und drehen lieber den Track Dance With Me von Marlon Hofstadt auf, wo nicht viel von aufgesetzter Coolness haltet und lieber ganz unverschämt die Freude am Leben genießt. Good Vibes à Discretion, natürlich wie vorerst nie mehr Tobi Ampere auf SRF Virus. Fertiger Raumfahrer-Shit, der Landeanflug ist eingeleitet. Ziel ist der Strand deiner Träume. Neben dir liegt niemand Geringeres als der DJ Assault, der dir mit seiner Classic Anthem Sex on the Beach das Blaue vom Himmel verspricht. Ein vierter Traum, der zu Recht auf seiner Greatest Hits Compilation zu finden ist. Scheiss auf Ernst sein, Duke ist Beste.

cité comme quand il me raconte que le soir du 13 novembre, il dansait sur du Claude François dans une Toyota Yaris louée par un pote, ou quand il passe 5 minutes à parler d'un sandwich escalope boursin. Sandwich escalope boursin. Langsam aber sicher biegen wir auf die Zielgerade ein. Der letzte Banger im Bunde kommt wie so oft aus der Techno-Wiege Detroit, heisst im Übrigen auch so. Dort schraubt nämlich der Sinistars-Tempo einen Batzen auf und serviert die Frequenzen für den Rest vom Jahr. Sonics für Schattenboxen und Dummduhe. Standard, hier bei Ampere. Wow, nach dem Fiebertraum ist uns noch immer ganz schwindlig und bevor wir endgültig den Boden unter den Füßen verlieren, verlassen wir die Überholspur und steppen jetzt in die vorerst letzten 5 Tunes, die wir hier bei Ampere noch spielen werden. Alle 5 Tracks liegen mir extrem am Herzen und da bin ich ganz ehrlich, die Ehrenrunde lassen wir uns ganz bestimmt nicht nehmen. Coming In ist ein ultimativer Classic, wo sogar deine Eltern dazu viben könnten, nämlich Smooth Operator von Shad, Said, wie auch immer. Merci Virus, es war emotional. Während wir noch in Erinnerungen schwelgen, gibt es kurz vor dem Schluss noch ein bisschen viel Good Vibes. Wir schwufen ein letztes Mal durch die Stube und frönen den Sonnenküsten-Perkussionen mit Voyage von Arp Frick über das Amsterdamer Raritätenlabel Rush Hour. schon. Drittletzte Tune und exotischer könnte es gar nicht werden. Next up ist ein nigerianischer Bounce straight aus einem Nollywood-Film. Und zwar ist es Fashion von Karamin Lilisco. Wieso hier bei Ampere? Einfach so. Einfach so. Fashion. Bye. So, es ist soweit. Während wir vorher gerade noch ein letztes bisschen Feel Good Vibes im 2020 versprüht haben, ist es jetzt endgültig Zeit zum Abschied nehmen. Während knapp 2 Jahren und 62 Episoden hat sich das ganze Ampere-Team immer gefreut, euch wöchentlich mit dem Besten zu beliefern, was elektronische Musik aus der Heimat und von überall so hergibt. Wir hoffen, die ein oder andere neue Entdeckung in eurer Playlist geht auf unser Konto und dass euch die wöchentlichen Trips raus in der Umlaufbahn gefallen haben. Es war eine wunderbare Zeit voller Emotionen. Ganz viel Liebe geht aus an alle Artists, Labels, Promoter und natürlich Ravo, wo der Schweizer Kulturkuchen mit ihrem Engagement so unglaublich divers gestaltet, wie er ist. Ein grosser Shout geht natürlich raus ans SRF Virus, wo uns die Möglichkeit gegeben hat. Und wer weiss, man sieht sich ja bekanntlich immer zweimal im Leben. Die allergrössten Big Ups gehen aber an alle treuen Hörerinnen und Hörer, die sich wöchentlich von meiner basslastigen Stimme haben volltexten lassen. Danke für die Geduld und natürlich danke für die ganze Liebe, die wir per Insta-DM und E-Mail erhalten haben. Ganz viel Liebe geht aus an mein Team, an Thomas, der die Show so fresh tönen lassen hat, an Max für die Hilfe bei den Videobeiträgen und den Stories, an Nick für die Moderationsinputs und die Artikel, an Thomas Steiner für die Artworks und an verschollene Jojo für die ganzen Banger-Picks aus dem Edgelord-Territorium. Bis zum Neujahr findet ihr noch alle Tunes aus dieser Folge in unserer Playlist auf Spotify und, yep, natürlich alle bisherigen Ampere-Folgen auf srf.ch bis ans Ende vom Internet. Die Beerdigung geht jetzt schon ewig, darum ist jetzt also definitiv Zeit für den Stromausfall. Wir sehen uns jenseits vom Tellerrand, natürlich hier bei Ampere, mit mir und Benni, vorerst zum letzten Mal hier auf SRF Virus.